blutiges Panzer. Kindersoldaten sind gezwungen zu schießen. Doch keine Chance. Die Granaten sprechen ein anderes Gebet. Der Gaza brennt und Palästina weint. Seht, wie sie Blut vergießen. Verbrannte Körper zur Schau gestellt. Seht, wer für dieses Grauen steht. Steht zusammen, der verfluchte Stern muss untergehen. Darum haltet aus bis morgen. Einst vergeht auch jedes Leid. Aus der Asche eurer Gefallenen erwacht die neue Freiheit. Schlägt wieder zu, einem Mund auf ein Dominieren zu. Wie sein Vater stellte er sich dem Feind entgegen, gegen diese Übermacht. Der blaue Stern zerbrannte seinen Körper, eine Leiche mehr für ihre Wahn. Wie lange soll das noch so gehen? Stoppt endlich Israel! Palästina steige vor. Der ewige soll fallen und vergehen. Seid ein einig Volk und steht zusammen. Der verfluchte Stern muss untergehen. Darum haltet aus bis morgen. Einst vergeht auch jedes Leid. Aus der Asche eurer Gefallenen erwacht die neue Freiheit. In die Fahne! Wir fühlen euer Leid. Auch wir sind Opfer dieser einen, gezeichnet von ihrer Grausamkeit. Doch nur gemeinsam sind wir stark. Nur gemeinsam können wir siegen. Waffenbrüder, vereinigt euch. Den Freien Geist werden sie erliegen. Palästina steige vor, der ewige soll fallen und vergehen. Seid ein einig Volk und steht zusammen, der verfluchte Stern muss untergehen. Darum haltet aus bis morgen, einst vergeht auch jedes Leid. Aus der Asche eurer Gefallenen erwacht die neue.